Leute, wisst ihr, was ich wieder hab? Ein Intro. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind's auch die Hinweise. Alright. Und nun viel Spaß beim Mitraten. Bei A. Und heute von und mit Dominik. Also ich muss zuallererst sagen, dass mit deinen Intros ist es ungefähr genauso wie mit diesem Spruch, so man weiß manchmal erst, was man hatte, wenn man es nicht mehr hatte. Und es dann wieder hat. So ich, und dann wieder hat. So ich habe gar nicht gewusst, wie sehr ich deine geilen Slow Jam Vibes vermisst habe. Danke. Schön, dass sie wieder in meinem Leben sind. Ah, fantastisch. Mein lieber Philipp, jetzt wo ich dir so Zucker in den Mund geschmiert habe, werde ich mit meiner Drohung der vergangenen Tage quasi um die Ecke kommen. Und zwar bist du leider zu schlau. Wir müssen was dagegen tun. Und zwar, du kriegst jetzt eine Lobotomie. Der Klassiker. Nein. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Jürgen und ich blöd sind, aber wir sind halt einfach vielleicht nicht so in der Tiefe gebildet wie du. Ich glaube, ehrlich gesagt, ihr wisst einfach A, nur anderes Zeug. Wenn wir irgendwo einen Sportler hätten oder so, hätte ich einfach null Chance. Und auf der anderen Seite, ich glaube, dieses sich zusammenreimen, wo die Reise hingeht von Leuten, das habe ich halt einigermaßen drauf. Also bei mir sind es die Drogen, nicht die anderen Leute. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine völlig subjektive, völlig unwissenschaftliche, völlig randome Ansammlung von 7 Spezialregeln, die unfairerweise nur für dich gelten werden. Okay, sehr gut. Ich finde ja Spezial immer gut, auch wenn man irgendwo ein Döner isst oder sowas. Spezial ist meist was echt Gutes in dem Laden. Ich bin bei dir. Man muss auch ausprobieren. Wenn man nichts ausprobiert, kann man nichts Neues entdecken. Wir werden jetzt einfach mal gucken, wie bescheuert diese Sonderregeln sind und ob das quasi das Erlebnis verbessert und oder verschlechtert. Ich bitte diesbezüglich auch die Audience. Steigern die sich über die Zeit oder nimmst du einfach irgendeinen davon jetzt? Nein. Also tatsächlich würde ich dich bitten, nachdem wir so fantastische Erfahrungen gemacht haben mit einem Auswürfeln. Leider sind 7. Das heißt, du darfst einfach eine Zahl zwischen 1 und 7 nennen und ich streiche dann jeweils durch. Und dann ist es quasi dann die Regel, die du dir selber auferlegt hast für die jeweilige zu erratende Person. Okay, sehr gut. Dann nehme ich jetzt gedacht, wenn du durchstreichst, dann nehmen wir alle anderen Regeln. Nein, gut, tatsächlich nicht. Dann würfel ich jetzt und wenn er mir vom Tisch fällt, weil so viel Platz ist hier jetzt gerade an der Tischkante nicht, dann ist es eine 7. Okay. Eine 3, okay. Die 3 ist, du darfst nur bei geraden Zahlen raten. Okay, also 2, 4 und so weiter. Liest du dann auch erst nur die ungeraden Hinweise vor, bitte? Wobei das wäre schon ein bisschen cool, aber so gemein sind wir jetzt auch nicht. Also, ist natürlich wichtiger denn je, dass ich dann jetzt quasi laut und deutlich vorlese, welche Zahl das ist. Das finde ich gut. So, auch nochmal ganz klar gesagt, ihr da draußen, ihr seid der Hammer. Wir drei haben alle drei einen riesigen Pott an zu erratenden Personen, die wir noch abarbeiten dürfen, sage ich jetzt mal. Selten war ein Hilfsverb so wichtig. Und auch diese Person, die wir jetzt erraten, die liegt bei mir schon seit dem August letzten Jahres. Aber riecht die nicht ein wenig, wenn die so lange rumliegt? Du, die ist schon lang tot. Ja, eben. Lang tot. Ist es der Herr Langnese? Boah, das wäre so asozial, wenn du einfach ohne einen Hinweis jetzt, ich hab dir so voll die harten Regeln auf und du machst halt einfach hier einfach ohne Hinweis, das ist irgendwann, werden wir das haben, also wobei, wenn wir unendlich neulich, lang weiter podcasten. Das ist mir aber neulich wirklich passiert, aber also nicht in dem Podcast, sondern beim Montagsmaler, und da ging es halt darum, Tiere zu malen, sich gegenseitig, das war so ein Online-Geburtstag, und dann war halt ein, ja, Tier mit so und so viel Buchstaben, und ich so, Pelikan, und ich so, ja, wo hast du das jetzt gewusst? Und ich so, hat halt so und so viel Buchstaben. Ja, aber wenn man halt den ganzen Abend einfach in der Summe, keine Ahnung, 60 oder 80 Wörter durchgeht, dann ne, so blindes Huhn, Korn und so. Absolut. Jürgen, Tatsächlich? Hinweis Nummer eins, nur für dich. Oh Gott. Das geboren wurde ich nach damaliger Zählung im Jahr 1906 in, nach damaligen Verhältnissen, dem Kaiserreich Russland. Nach heute gültiger Zählung wurde ich 1907 geboren und mein Geburtsort liegt in der heutigen Ukraine. Vielen Dank an Tobias Jacobi übrigens für diese Person. Das ist wie bei den Muppets mit den Erwachsenen. Du darfst natürlich jetzt auch andere Leute beeinflussen, weil wenn du jetzt schon hier so einen Stein auf deiner Schulter hast, dann darfst du wenigstens Trash talken. Ach so, er darf es mir dann quasi per SMS schnell schicken und ich darf dann, oder? Aber Philipp, du weißt, dass ich sehe, wenn du hier tippst und im Internet rumscrollst und so, ne? Ja. Nur mal so. Ja. Okay. Ich habe mir ehrlich gesagt auch hier angefangen, mein Messenger aufzumachen. Ich gedacht habe, sobald ich es weiß, schicke ich dir das jetzt wirklich per Text. Das wäre so lustig. Ich habe nur irgendwas tippen und scrollen sehen. Ja, also fahren Sie bitte fort, Herr Schmidt. Okay, zweitens, ich mache dich auch nicht darauf aufmerksam, Philipp, dass du bei zweitens darfst, da musst du schon selber drauf kommen, wir machen es so schwer wie möglich. In Odessa absolvierte ich eine Lehre als Maurer und Dachdecker, interessierte mich aber auch so sehr für die Luftfahrt, dass ich 1923 ein eigenes Segelflugzeug konstruierte. Kann man ja mal machen. Oh, wie heißt denn dieses russische, ganz berühmte Flugzeug? Hat es was mit Tupolev zu tun? Nein. Okay, also nicht der Herr Tupolev oder also Herr oder Frau Tupolev, falls es den oder die mal gab. Ich würde jetzt mal behaupten, Flugzeugbau ist zu naheliegend, weil ich war jetzt auch bei, keine Ahnung, Antonov oder irgendwas. Ah ja, genau, Antonov, das wollte ich noch. Aber ich glaube, es muss, was ist denn maximal weit weg von Flugzeugbau? Schiffbau. Würstelfabrikant. Costa Cordalis. Lebt er noch? Was, Costa Cordalis ist tot? Ich glaube, der ist wirklich tot, oder? Vor allem ist der 106 geboren. Ja, ich war jetzt nur bei Griechenland und weit weg von Flugzeugbau. Ach, wieso Griechenland? Ich bin schon völlig neben alleine der Spur in Mexiko, jetzt. Ich bin, Anita. Ich bin schon völlig Anita. Neben der Spur. Wie komme ich auf Griechenland? Ja, das frage ich mich auch, weil Ukraine, Griechenland, Russland, alles eins. Sehr gut. Alles im Osten. Drittens, nach einem einschlägigen Studium in Kiew und Moskau entwickelte ich weiter Segel- und dann auch Motorflugzeuge. Eine meiner Konstruktionen mit dem Namen Roter Stern hält einen kuriosen Rekord. Es ist das erste motorlose Fluggerät, mit dem in sowjetischem Luftraum ein Looping geflogen wurde. Hm. Da könntest du vor allen Dingen durch deine Recherche über die damalige Folge über waghalsige Flugmanöver vielleicht diese Person schon genannt haben, mein lieber. Mein Problem ist nur, JK, dass ich jetzt durch einen vermuteten Formfehler gedanklich sehr abgelenkt war und eine wichtige Rückfrage habe. Also ich glaube, nie war eine Rückfrage so wichtig wie die jetzt. Ist es Segel Bindestrich und Motorflugzeuge oder ist es Segel und Motorflugzeuge? Segel Bindestriche. Noch nie waren die so wichtig wie heute. Also ich beantworte die Frage manchmal nicht. Manchmal bleibe ich echt an so Dingen hängen und dann kann ich nicht mehr zuhören. Das ist echt, das ist wirklich ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Also das ist ein typischer Kopf Fall von, weißt du, wenn die Liga es schon irgendwie schafft, dass der FC Bayern im letzten Spieltag nicht auf Platz 1 ist, dann verbocken sie es halt selber. Weißt du, jetzt hat der Philipp nur jeden zweiten Hinweis und du sabotierst dich selbst, mein Freund. Der Philipp hat jetzt extra die Kamera weggedreht, dass ich nicht sehe, wie er tippt. Aber ganz spooky, in dem Moment, wo er zur Kamera hinlagt, ist bei mir ein Software-Update hochgeploppt. Ich muss mal gerade ein Update machen, Leute. Ich komme gleich wieder. Nee, mein Problem ist schlicht und ergreifend, hinter dem Telefon, das die Videoverbindung macht, steht meine Trinkflasche, wenn ich was trinken möchte. Ist die Kamera ja, weg? Ja. Also, zurück zum Thema. Wir sind bei Bruchpiloten. Quack, der Bruchpilot. Ja, der ist tot. Der ist tot? So viel Abstürze, wie der hinter sich hat. What is that? May never die. Man may never die. Viertens. Ich wurde im Zuge des stalinistischen Terrors 1938 verhaftet und unterzeichnete unter Folter das Geständnis, ein Trotzkist zu sein. Ich wurde zu 10 Jahren Zwangsarbeit im Gulag verurteilt. Während meiner Haft in Sibirien erkrankte ich an Skorbut und starb beinahe. Aber nur beinahe. Und dann wurde ich Schlagersänger. In Griechenland. In Griechenland. Und hab die Soonkist erfunden. Ja, da war ich gedanklich gerade auch, aber ich dachte, nee, der ist mir jetzt zu blöd, den mache ich nicht. Und dann habe ich überlegt, ob ich über Gulag und Gulasch noch einen, aber habe ich mich auch ganz erwachsen dagegen entschieden. Der Jürgen erwachsen. Sind alle so stolz auf dich. Schon, oder? Ja, voll. So stolz. Ja, voll so stolz. Ding. So stolz. Nee, es ist gerade, dann darf ich ja mich zurücklehnen und warten, dass Philipp irgendwas Intelligentes macht. Hätte jetzt schon klar, dass du gewinnen solltest? Ach so. Und dir fehlt auch der Ehrgeiz, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, deswegen gewinnt der Philipp. Gar nicht, weil er so viel mehr weiß, sondern weil er es mehr will wie du. Das wird sein. Fünftens. Bei einer Revision des Verfahrens 1940 wurde meine Strafe reduziert und ich wurde in ein Speziallager für Wissenschaftler und Ingenieure verschifft. Ist ja schon mal bedenklich, wenn ein Land ein Speziallager für Wissenschaftler und Ingenieure hat. Aber just saying, ja. Dort traf ich den Betreuer meiner Diplomarbeit wieder. Unsere Flugzeuge erwiesen sich als so hilfreich für den Einsatz im Zweiten Weltkrieg, dass ich 1944 auf Bewährung freigelassen wurde. Und Jürgen, ich glaube, also je mehr ich das hier drüber erlese, glaube ich, dass wir den tatsächlich in der 8-Folge schon mal hatten. Ich glaube, wir sind tatsächlich nach wie vor bei Flugzeugbauern. Ich bin jetzt sehr enttäuscht. Oh Gott, was ist Flugzeugbauer? Messerschmidt. Sekunde, haben wir gerade oder ungerade? Philipp. Nein, du darfst nicht. Ist ungerade, okay. Ist ungerade, fünftens. Ich meinte natürlich Boeing. Nein. Der kommt auch nicht aus Russland. Was fliegt denn noch so in der Gegend rum? Mach doch mal weiter. Ich bin gedanklich jetzt eingenordet. Jetzt habe ich es gleich. Ja, wenn ich jetzt sechstens sage, dann löst Philipp schon auf. Der Typ, den wir in der Pilotenfolge hatten, dem dann der Looping und Co. in Russland zugeschrieben worden ist. Also das ist jetzt tatsächlich keine Lösung, die ich akzeptieren kann. Also ja, weil den Namen weiß ich nicht. Aber die Jürgen weiß ihn vielleicht, weil der hat ihn recherchiert. Boah, nee. Aber tatsächlich ist das nicht das, was quasi hier als bekanntmachender Fakt notiert ist. Ich formatiere immer nach so einer Aufnahme einmal meine Festplatte und dann ist es weg. Also, nach dem Weltkrieg war ich federführend bei der Entwicklung einer der Schlüsseltechnologien des Kalten Krieges beteiligt. Erfahrungen mit dieser Technologie hatte ich bereits seit den 30er Jahren gesammelt. Dennoch wurde mein Name von der Öffentlichkeit geheim gehalten und ich wurde in den Zeitungen nur als der Chefkonstrukteur bezeichnet. Also sind wir bei Atombomben. Hä, wie kommst du denn drauf, dass es Atombomben? Nicht. Schlüsseltechnologie. Naja, war dann vielleicht eher im Kalten Krieg. Schlüsseltechnologie. Naja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen makaber, aber es stimmt schon, dass eine Schlüsseltechnologie. Hast du jemals Civilization gespielt? Ja. Ja, der wirft Gandhi wieder mit den Bomben. Genau, wenn der Gandhi einmal die Atomwaffen hat, dann ist das Spiel vorbei. Ja, wolltest du mich jetzt davon wieder weglotsen, von den Atomwaffen? Ja. Okay. Aber ich bin ja impartial. Natürlich. Selbstverständlich. Siebtens. Diese Geheimhaltung ging so weit, dass Nikita, spricht man den Nikita aus? Ich habe noch nie seinen Vornamen komplett ausgesprochen. Nikita Khrushchev sich 1957 weigerte, dem Komitee des Nobelpreises meinen Namen zu nennen. Auf die Frage nach meinem Namen antwortete er nur, das Ergebnis meines Schaffens sei die Arbeit des gesamten sowjetischen Volkes und nur dieses würde den Nobelpreis verdienen. Finde ich total geil. Okay. Ich glaube, für die Atombombe gab es keinen Nobelpreis. Nein, und auch nicht für die Russen. Das wäre voll geil, wenn sie den Khrushchev nach dem Amerikaner gefragt hätten, so in ihm zu dissen, so, sag mal, wie hieß denn dieser Ami? Aber naja, also ich meine, das ist ja, hier mit Dynamit ging alles los, also ist jetzt so absurd auch nicht, ne, dass man dann für, naja, okay, vielleicht. Also, achtens, ab 1960 ging es mit meiner Gesundheit abwärts. Es ist zu vermuten, dass meine schwere Krankheit auf die Zeit meiner Inhaftierung im Gulag zurückging. Ich starb 1966 und wurde an der Kremlmauer beerdigt. Mein Kopf ist leer. Neuntens. Meine wichtigste Errungenschaft ist gleichzeitig eng mit einer 28.880 km/h schnellen Aluminiumblechkugel, einem dem Tode geweihten Hund und einem jungen Herrn mit dem Funkrufzeichen Zeder verbunden. Die Technik der Sowjetunion war in meinem Feld zu meinen Lebzeiten der USA weit voraus. Nach meinem Tod im Jahr 1966 verloren die Sowjets aber einen der bedeutendsten Rennen der Menschheitsgeschichte. Ja, okay, bitte? Nee, nein, ich weiß. Ich hatte gerade eine kurze Fehlzündung. Geht um Raumfahrt, aber ich war jetzt kurz bei Kalaschnikow, aber nein. Ich habe jetzt irgendwas hat jetzt gerade nach Sturmgewehr geklungen. Nein, wir sind bei Raumfahrt. Der Philipp macht nur komische Gesten. Sag's halt, wenn du es weißt, Philipp. Sag's halt. Jetzt ist das Kamerabild eingefroren. Ist der Philipp noch da? Er darf nichts sagen, sagt er. Naja, also, aber ohne, er darf jetzt es, bei 10 was sagen. Ohne es zu sagen, darf er nichts sagen. Also wir sind im Weltraum. Wenn eine Sojus-Rakete startete, wirft sie nach wenigen Minuten ihre äußeren 4 Tanks ab. Diese bilden dann beim Herabstürzen ein symmetrisches Kreuz am Himmel, das nach mir benannt ist. Ebenso sind ein Asteroid, ein Mond und ein Marskrater nach mir benannt. Ist der Philipp überhaupt noch da? Ja, ich möchte also 2 Sachen. A, das war jetzt perfekt, weil jetzt habe ich das Kirchengeläut abends um 8 irgendwie schön nicht mit hier in der Aufnahme, das ist perfekt. Und zweitens, ich finde einfach die Idee, dass Kalaschnikow für den Friedensnobelpreis allein schon vorgeschlagen wird von Jürgen, fantastisch, sehr gut. Es ging nicht um Frieden, es ging nur um Nobelpreis. Ach so, na dann. Literatur wäre auch super. Ja. Naja, du weißt doch, dass man Frieden nur mit Gewalt durchsetzen kann. Okay. Also keine Ahnung, ist es der so, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es leider nicht so mit Namen, insbesondere nicht, keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt 3 Leute, die ich spontan anschreiben und anrufen könnte, sogar Podcastende, die da total drin sind und die mir die Ohren lang ziehen würden, dass ich das nicht weiß, aber keine Ahnung. Haben die alle einen Geschichtspodcast? Nee, Raumfahrt tatsächlich. Und der eine, also irgendwie hier Grüße gehen raus, sowas wie Auf Distanz und so, sind ja ganz tolle Projekte, wo sie dann ja auch zu Raum, wie heißt es so, diese Startstationen, oder wie heißen denn die Dinger, was immer jetzt immer so Weltraumbahnhof heißen soll? So diese Startrampen nenne ich es jetzt einfach mal. Also da auch mal hingefahren sind und so einen Start miterlebt haben und es dokumentiert haben. Und keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal sowas wie Sojus oder vielleicht gibt es einen Herrn Sojus. Ich weiß den Namen einfach nicht. Der Name des Hundes ist natürlich Laika. Ich hatte einen Hund mit eben diesem Namen. Echt? Krass, ja. Wusste ich gar nicht. Was für eine Rasse war das? Ein Mischling. Sah eigentlich aus wie ein Australian Shepherd, war aber ein Mischling aus einem Border Collie und einem, das heißt wohl Tiger, das soll eine altdeutsche Hunderasse sein. Aber ehrlich gesagt, ich finde dazu nichts Näheres. Wer ein Hundefreund ist und da mehr weiß, kann mich ja mal mit Infos bewerfen. Fände ich ganz interessant. Aber davon hast du uns nicht erzählt, als wir in der Raumfahrtfolge über Laika geredet haben. Ja. Oder habe ich es vergessen? Sich ja immer noch ein Ass im Ärmel offen halten. Ja. Ich verstehe. Ich verschieße mein ganzes Pulver. Jürgenikow. So funktioniert es. Letzte Chance. Gibt es noch einen Hinweis? Nein. Ich weiß nicht, wie das Kreuz heißt von den Tanks, die machen, wenn man die abwirft. Und ich werde stöhnen und sagen, ach ja, aber. Ja, immer so, aber. Lösung. Mein Name ist Sergei Pavlovich Korolev. Ich bin Entwickler der ersten russischen Sojus-Rakete, mit der zuerst Sputnik, dann Laika und später auch Juri Gagarin ins Weltall gelangten. Meine N1-Mondrakete konnte ich nicht fertig konstruieren und alle ihre 4 Testflüge, die nach meinem Tod stattfanden, scheiterten. Nee, ich wäre nicht auf den Namen gekommen. Selbst mit mehr Zeit. Mm-mm. Aber typischer Fall von, man kennt halt immer nur eine Handvoll von Menschen in der Geschichte, die man dann immer und immer wieder hört. Und das ist definitiv auch jemand, der unterrepräsentiert ist. Und sei es auch, weil hier Khrushchev quasi ihm den Nobelpreis nicht hat zukommen lassen, quasi dadurch, dass er das russische Volk Vorderfront gestellt hat. Und ja, danke, sehr cool. Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Also ich mag das ja auch immer, wenn man dann doch mal was über Sachen erfährt, wo man sich denkt, hätte ich eigentlich wissen müssen. Also finde ich ja nur also gut. Den Namen hat man schon mal gehört, aber den hätte ich nie rauskramen können. Also das so viel zum hätte man wissen müssen. Ja. Hätte man wissen können, wenn man in der Ecke irgendwie bewandert ist. Aber da würde ich jetzt mal sagen, das im muss man nicht wissen. Im Übrigen möchte ich hier gern auch auf die erste Folge von Acta Aurora hinweisen. Einem Mitmachformat, das inzwischen eingestellt ist. Also man kann es noch hören, aber gibt halt keine neuen Folgen mehr. In der wurde ich spontan eingeladen. Und das Lustige ist, ich mache mit jemandem einen Quiz und ganz viel über Raumfahrt. Und die Person hatte einfach, wenn ich mich nicht ganz täusche, damals auch schon bei einem Podcast über Raumfahrt mitgemacht oder hat ihn mitveranstaltet. Ich mir dann im Nachhinein auch gedacht habe, so, das war ein interessantes Erlebnis, aber ein wenig einseitig. So ging es mir, als ich bei Ralf im Geschichtspodcast war. Mit einem Geschichtsquiz. Oh, toll. Bei Ralf. Bei Ralf. Ja, Tobias, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Und dann hören wir uns gleich wieder. Na dann, bis nächste Woche. Oder in ein paar Sekunden, wenn ihr das jetzt am Stück hört. Tschüss. Und gute Nacht, Josh. Tut, tut, tut, tut, tut, tut.